Manchmal auf der Reise, auf dem schmalen Weg, sendet Gott uns Licht für jeden nächsten Schritt. Und es scheint so, als ob alles, was geschieht, verständlich sei. Und wir spüren und sehen es, Gott geht mit uns mit. Doch wenn das Licht erlischt und eure Fragen keine Antwort haben, geht zu ihm, beugt die Knie, traut auf Gott, euren Vater, der die Antwort hat, die ihr jetzt noch nicht seht. Beugt die Knie, schauet auf zum Himmel und vertraut ihm, der euch unendlich liebt. Auch dann, wenn ihr nicht versteht den Weg, den Gott euch führt, in der Gegenwart von ihm, beugt die Knie. Es gibt Tage voller Wolken, an denen Regen auf uns fällt, und es scheint, als wäre ein Ende nicht in Sicht. Manchmal sehen wir keine Gründe für den Schmerz, der uns grad quält, und wir sind versucht zu glauben, Gott kümmert's nicht. Wenn der Sturm auch tobt, lebt im Glauben, nicht im Schauen, schaut auf Gott. Beugt die Knie, traut auf Gott, euren Vater, der die Antwort hat, die ihr jetzt noch nicht seht. Beugt die Knie, schauet auf zum Himmel und vertraut ihm, der euch unendlich liebt. Auch dann, wenn ihr